Es ist wie es ist. Es ist dein Leben, man kann nichts ändern, du siehst so willkommen und muss es so hinnehmen. Was soll ich machen, alles scheiß mein Leben, einfach nichts. Ich wünsch mir nur ein Leben aus einer ganz anderen Sicht. Ich sehe Leute, denen ist ihr Leben sicher mehr wert. Das Messer schon in meiner Hand, richtig oder fair kann. Ich muss mein Leben hinbekommen, bevor der Zug abfährt. Und nicht wartet, sondern immer mehr bergab fährt. Zur Zeit alles scheiß im Leben. Kopf hoch, mach dich auf, du wirst es schaffen. Kopf hoch, gib nicht auf. Verfolg deine Ziele, du kannst es besser. Komm schon, zeig mir Liebe. Ich glaub an dich, du wirst es schaffen, wenn du es willst. Komm, sonst schmilzt dein Herz wie Schnee in der Sonne schmilzt. Geh den richtigen Weg, egal was andere sagen. Einfach stu geradeaus, wohin du willst es schaffen. Komm her, du wirst es schaffen. Geh deinen eigenen Weg. Einfach nur geradeaus marschieren. Vertrau mir, es wird nichts passieren. Komm her, du wirst es schaffen. Geht deinen eigenen Weg. Einfach nur geradeaus marschieren. Vertrau mir, es wird nichts passieren. Ich seh mich vom Spiegel, Verzweiflung im Pur. Denke über mein Leben nach, was erreichte ich nur? Einerseits ist es zu viel, andererseits ist es zu wenig. Ich sollte nicht nachdenken, es ist mein Erlebnis. Meine Erlebnisse, die mir die Hoffnungen nehmen. Von manchen Scheißdingen wird es oft zu viel geben. Doch ich kämpfe weiter, ich glaube an mich. Mach ich alles richtig? Ich vertraue mir nicht. Ich hab das Leben gesehen, ich bin dem Tod begegnet. Habe viel erlebt, so gesehen. Ich lebe mein Leben mit allem Drum und Dran. Doch in dieser Zeit wird man nur dumm und dann. Da schauen wir alle zu, wie jeder Einzelne versagt. Für die meisten Menschen scheint es nicht so arg. Doch wir hinken hinterher, wir hinken wie beim Heer. Ich setze mich ins Auto und blinke nun ins Leere. Komm her, du wirst es schaffen. Geh deinen eigenen Weg. Einfach nur geradeaus marschieren. Vertrau mir, es wird nichts passieren. Komm her, du wirst es schaffen. Geh deinen eigenen Weg. Einfach nur geradeaus marschieren. Vertrau mir, es wird nichts passieren. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nichts machen, weiß nicht mehr weiter. Was soll ich machen? Ich liege am Boden, bin verzweifelt. Ich komm nicht mehr aus, sitz vom Fenster und frag mich, warum geht die Sonne nicht mehr auf? Kann ich schlafen, lieg im Bett und schau in die Luft. Hab Anfälle, Angst und Schrecken, bekomm kaum Luft. Denk über viele Dinge nach. Viele Fehler habe ich in der letzten Zeit gemacht. Hab über viele Dinge nachgedacht und mich gefragt, wieso genau ich? Ich find das alles scheiße, mein Herz einsticht. Manchmal wünsch ich mir das alles hier einfach nicht. Schließ die Augen, denk an was da schön ist. Um mich passieren Dinge außergewöhnlich. Einfach alles außergewöhnlich. Du bist anders als dein Leben, sie verwöhnt dich. Komm her, du wirst es schaffen. Geh deinen eigenen Weg. Einfach nur geradeaus marschieren. Vertrau mir, es wird nichts passieren. Komm her, du wirst es schaffen. Geh deinen eigenen Weg. Einfach nur geradeaus marschieren. Vertrau mir, es wird nichts passieren.